Eduard Ebling wird zu Grabe getragen. Als Biologe beschäftigte er sich mit dem psychosozialen Verhalten der Hybridmäuse. Dem Obduktionsergebnis zufolge hatte Ebling Selbstmord begangen. War es wirklich Suizid? Während Kommissar Wieland ermittelt, sieht sich Elblings Neffe Ramsel im Labor seines Onkels um. Das Fressverhalten der Mäuse. Kriminalhörspiel von Christian Hussel nach einer Erzählung von Martin Ebert. Bei manchen Dingen hatte ich wirklich keine Erfahrung. Craig zum Beispiel, Peep-Shows, Bärlauchsuppe, Future-Fonds und eben Beerdigung. Bei den anderen Punkten möglicherweise ein Versäumnis, bei letzterem wohl nicht. Ist einfach ein anderes Alterssegment. Ich bin 22, das helle Licht am Ende des Tunnels sucht man da noch auf der Autobahn. Da ist die Geburt noch so nahe, dass jedes Wort von Ewigkeit als Synonym für Arterienverkalkung steht. Ich habe noch einiges vor mir. Was? Woher soll ich das wissen? Eines Tages wird mir meine Berufung auf die Schulter klopfen, dann suche ich Zeugnisse, Kreditkarten, Allergiker, Pass und Wanderschuhe zusammen und sage, du und ich, steig auf, lass uns zur Sonne reiten. Oder wenigstens in die nächste Bar. Von da unten, aus diesem Sarg, kam jedenfalls keine Anregung. Eiche mit Messinggriffen, Palmzweig mit Maus, sonst nichts. Allerdings auch keine Zahlungsanweisungen mehr. Ein wenig Trauer war durchaus angebracht. Geh jetzt weiter. Das war zwar noch keine wirkliche Aufgabe, dennoch gehorchte ich und musste plötzlich an meine Mutter denken. Von wegen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Zumindest in einem Punkt war ich sehr weit weggerollt. Wenn sie zwischen ihren Selbstfindungskursen für ein paar Stunden zu Hause vorbeischaut, studiert sie als erstes die Traueranzeigen. Danach klingelt sie ihr gesamtes Telefonregister durch, erzählt jedem, wer sie nun gerade ist, fragt nach Neuigkeiten, meint damit, ob sie irgendwelche Anzeigen übersehen hat. Wenn ich Mutter besuche, trägt sie entweder Batikkleider und selbstgestrickte Wollsocken oder schwarz. Und in Schwarz sieht sie trotz ihrer Krampfadern richtig sexy aus. Wäre sie jünger, könnte sie es vielleicht sogar mit Tante Amanita aufnehmen. Mutter wird aufrichtig traurig sein, dass sie gerade bei Elblings Begräbnis nicht dabei war. Sie hätte wieder einmal richtig weinen können. Weinen reinigt die Seele, sagt sie immer. Und dann öffnet sie alle Schleusen. Aber jetzt kriecht sie gerade durch den Thüringer Wald, um sich mit positiven Magnetströmen aufzuladen. Eduard, wäre es eine besondere Freude und mir eine große Ehre, wenn Sie mich nun ins Hamsterlaufrad begleiten würden. Es war sein Lieblingslokal. Hamsterlaufrad? Typisch Mäuseforscher. Und die Erlebnisgastronomie deckt heutzutage wirklich jede Sparte ab. Schwarzbar, Geisterbahn, Aquarium, Ofenrohr. Bei Tante Amanita hätte ich eigentlich den Seitensprung vorgezogen. Vielleicht nicht sofort, aber bald. Muss das jetzt sein? Ich wollte mir nur kurz Ihre Trauergäste anschauen. Wer ist dieser verträumte junge Mann? Mein Neffe Ramsel. Darf ich vorstellen, Kommissar Wieland? Wieland, um genau zu sein. Sie haben eine ausgesprochen junge und attraktive Tante. Macht mich das verdächtig? Es stimmt mich nur ein wenig neidisch. Im Augenblick interessieren mich eigentlich die Fakten mehr als Ihre Stimmung. Gut. Die Obduktion hat ergeben, dass Eduard Elblings Tod am Montag gegen 17 Uhr eingetreten ist. Eindeutige Todesursache: Erhängen. Und das ohne jegliche Indizien für fremde Hilfe. Sie schauen nicht besonders glücklich. Ich arbeite bei der Mordkommission. Aufklärungsrate irgendwo um 70%. Auch privat könnte es besser laufen, falls Sie das interessiert. Weniger. Das hatte ich befürchtet. Da gibt es ja noch den Herrn Plötz. Ein Arbeitskollege? Was wollten Sie damit sagen? Ich wollte damit nur signalisieren, dass wir Ihre Angaben überprüft haben. Sie hatten am Montag ja wirklich Generalinventur. 14 Uhr sind Sie zur Autowerkstatt gefahren. Hat die TÜV-Abnahme geklappt? Sicher. Die jungen Japaner sind makellos. Dann haben Sie eine Boutique aufgesucht und ein Kleid reklamiert. Ebenfalls erfolgreich. Ihr Auftritt war immerhin derartig beeindruckend, dass die Besitzerin mich kostenlos einkleiden wollte, allein für das Versprechen, dass Sie nie wieder Ihren Laden betreten. Was hätten Sie an meiner Stelle gemacht? Sie hat beteuert, dass sich das Kleid dem Körper anpasst. Aber kaum bin ich 10 Schritte gelaufen, hatte ich zwar einen Nierenwärmer, doch der Rest lag bloß. Bitte haben Sie Mitleid und beschreiben Sie das nicht weiter. Sehen Sie? Und deshalb war ich aufgebracht. Der anschließende Friseurtermin war auch ein Volltreffer, wie ich sehe. Wussten Sie schon, wofür Sie die neue Frisur brauchen? Die zählt unter Sportiv. Stimmt. Von 5:30 bis 6:30 waren Sie nachweislich auf dem Tennisplatz. Mit Herrn Plötz. Und mit dem Platzwart und vielen anderen. Für Eduard war alles, was nicht auf Wissenschaft oder Forschung endete, schlicht dekadent. Es gibt einfach keine Lücke, in der Sie eben mal den eigenen Mann umgebracht haben könnten. Hatten Sie das ernstlich angenommen? Immerhin ist Erbschaft das klassische Mordmotiv per se. Und Sie erben ja wohl einiges. Das ist Ansichtssache. Aber sicher kennen Sie den Kontostand indes besser als ich. Nein, mich frustrieren Bankkonten einfach mal. Die Fremden aus dem einen Grund, die eigenen aus dem anderen. Außerdem, in meinem Beruf sucht man nach dem Besonderen bei der Tatdurchführung und beim Motiv. Der ultimative Kick. Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Schade, schade. Es wäre so schön, wenn wir gemeinsame Interessen hätten. Balzen bei der Kripo eigentlich alle so? Oh, klingt die Eifersucht durch. Auch ein beliebtes Motiv. Oder ist es nur archaisch, Schutz des eigenen Clans? Das wäre überholt heutzutage, beinahe schon ordinär. Um aber auf die Frage zu antworten, in unserem Beruf kann man die Balz nicht auf die Freizeit verlegen, weil man mit 100 ungeklärten Fällen im Genick eben keine Freizeit hat. Ich hätte Mäuseforscher werden sollen. Die kennen erst recht keine Freizeit. Wieder um eine Illusion ärmer. Na gut. Es wurde gesehen, wie Sie Montagnachmittag das Haus nicht allein verließen. Sie haben wirklich aufmerksame Nachbarn. Allerdings mussten diese auch bestätigen, dass Sie erst 19 Uhr wieder heimkamen, diesmal ohne Begleitung. Welche Vermutung drängt sich auf? Herr Plötz ist Psychiater, Eduard ist... War. Mäusepsychologe. Ich durfte lernen, dass zwischen Mäusen und Menschen mehr Gemeinsamkeiten existieren, als der gemeine Bürger gemeinhin annimmt. Die beiden haben sich oft ausgetauscht. Wie sich doch alles erklärt. Und welche Rolle spielt der junge Mann in dieser Tragödie? Trauergast, wie schon gesagt. Gestern mit British Airways Flight 826 aus Edinburgh via London eingetroffen. Möchten Sie meine Bordkarte sehen? 1:0. Normalerweise bekomme ich Visitenkarten gezeigt. Allerdings haben Sie wohl eher das Gegenteil eines Motivs. Gibt es das? Na, Ihr Onkel wird Ihnen nie wieder eine Überweisung ausstellen. An Ihrer Stelle würde ich schon ein bisschen schluchzen. Ich dachte, Sie interessieren sich nicht für Konten. Etwas nicht gern zu machen, heißt nicht, es ganz zu unterlassen. Frau Elbling, meine Telefonnummer. Sollte Ihnen etwas einfallen, warum nicht auch bei einem Glas Wein? Auf Wiedersehen. Ja, gern. Wieland, Kriminalkommissar. Und nur eine simple Visitenkarte. Der enge Zusammenhang zwischen Berufsstand, Persönlichkeitsstruktur und äußerem Erscheinungsbild ist empirisch nachgewiesen. Denk an die Hundezüchter. Wahrscheinlich kann er nicht mal einen Riesling von einem Rivaner unterscheiden. Aber er wirkte recht durchtrainiert. Hat sich Onkel Eduard tatsächlich selbst erhängt? Du hast gehört, es gibt keinerlei Anlass, dies anzuzweifeln. Dann wachsen bei euch jetzt Alraunen? Nein. Erstens ist der Boden gefliest, zweitens ging alles in die Hose. Beeilung jetzt, dass wir unsere Gäste einholen. Die Elblingsche Polyphagie stellt unser Weltbild endlich wieder auf vier Beine. Die Zoologie muss sich definitiv damit abfinden, dass auch Tiere eine Seele haben. Elefanten, Nilpferde, ja sogar Mäuse. Also könnte es auch Elefanten erwischen. Na, das wäre wohl kaum ein Spaß. Ganz bestimmt nicht. Der Elefant an sich beispielsweise... Ja, und deshalb ist es unverantwortlich, dass die Elblingschen Forschungen angezweifelt werden. Wollen denn alle auf den biologischen Super-GAU warten? Was ist, wenn plötzlich unter den Karpfen eine Epidemie ausbricht? Jeder Badeteich wird zur Mördergrube oder die Rehe. Im Handumdrehen sind alle Wälder kahl, Erosion, Hungersnot, die Schneefallgrenze sinkt. Nur weil in den Universitäten und Ministerien Ignoranten sitzen. Hatte Onkel Eduard eigentlich Feinde? Unter den Großwildforschern nicht. Die Dimensionen sind zu verschieden. Der Magen eines Elefanten etwa. Für meine Begriffe hatten Eduards Versuche durchaus beachtliche Dimensionen. In weniger als 5 Minuten hatte sich solch eine Maus durch ein Käserad genackt und wieder zurück. An den Universitäten jedenfalls ist immerwährend der Krieg angesagt. Jeder fletscht die Zähne, wenn ein anderer nach den Forschungsgeldern schielt. Aber keine Angst, Frau Elbling. Wir verhelfen der Polyphagie zu ihrem Recht. Ihr Mann war ein Genie. Haben Sie eigentlich schon an die Brillantierung gedacht? Ich würde auch gerne einen Stein als Andenken nehmen. Brillanter Geist, brillante Erinnerung. Sie auch, Herr Seidel? Wie meinen Sie das? Life Gem Memorial. Aus dem bei der Kremation anfallenden Kohlenstoff werden Diamanten gepresst. Eduard Meyer leider etwas schmächtig. Aber an die 40 Einkaräter dürften es trotzdem werden. 22.000 Euro pro Stück. Ich traue mir zu, Ihnen ein paar Prozent Rabatt auszuhandeln. Wirklich ausgesprochen schöne Erinnerungsstücke von bleibendem Wert. Herr Professor, Sie haben soeben an einer Erdbestattung teilgenommen. Oh, ich hätte es Ihnen tatsächlich früher vorschlagen sollen. Haben sich eigentlich Industrie und Militär für die Polyphagie interessiert? Nicht so laut, junger Mann. Wenn die Forschungsergebnisse in die Hände von Terroristen fallen, wälzen sich im Handumdrehen Herden wildschweingroßer Igel durch die Städte. Mein Gott, ich muss sofort zurück in dieser Wanne. Das Militär hätte also ein Motiv gehabt. Somit auch die Industrie. Allerdings keins für Mord, nur für Diebstahl. Terroristen? Nun gut, die konnten einfach alles verwenden. Und Kollegen Neid endete auch schnell tödlich. Dann gab es noch meine hübsche Tante und den ominösen Plötz. Natürlich sah alles nach Suizid aus, doch dieser Kommissar Wieland hatte mich infiziert. Hätte mein Onkel irgendeinen gewöhnlichen Beruf ausgeübt, wäre mir das alles recht egal gewesen. Doch dieser Fall lag eben anders. Auf dem Gebiet der tierischen Verhaltensforschung hatte Elbling unbestritten die Karten neu gemischt. Von Konrad Lorenz hieß es, er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen. Eduard Elbling unterhielt sich nur mit Mäusen. Doch was die ihm erzählten, füllte schon mehrere Bücher. Mein Onkel unterstützte mich nicht allein finanziell. Er schickte auch regelmäßig seine neuesten Publikationen, gleich mehrfach. Regelmäßig habe ich die ins Antiquariat geschafft. Dort standen sie nie lange. Was aber hatte es mit seinen Forschungen auf sich? Ihm war es angeblich gelungen, an Hybridmäusen genau die Bedingungen zu simulieren, die auch bei Menschen zu haltlosem Fressen führten. ausschließlich durch Manipulation bestimmter psychosozialer Rahmenbedingungen. Vereinfachter ausgedrückt, er ließ die Tiere in der Kindheit ein bisschen Frust durchleben und in der Pubertät fraßen sie sich zu Tode. Ein Haken war allerdings dabei. Er hatte seine Ergebnisse bereits mehrfach publiziert, bislang jedoch keine nachvollziehbaren Versuchsanordnungen geliefert. Nun war er tot. Von privaten Sorgen war nie die Rede gewesen. Was aber, wenn an der Elblingschen Polyphagie selbst etwas faul war und wenn ihm dabei jemand auf die Schliche gekommen war? Ehrlich gesagt bedauerte ich die nun ausbleibenden Transaktionen auf meinem Konto kaum. Es hatten schon ganz andere als Pizzafahrer begonnen. Was ich wirklich und zutiefst beklagte, war, dass ich nie solch eine Elblingsche Fressmaschine in Funktion erlebt hatte. Und wie starben die dann? Einfach nur durch Herzschlag oder doch à la Monty Python? Meine Herrschaften, ich möchte Ihnen im Namen aller Hinterbliebenen danken, dass Sie Eduard das letzte Geleit gegeben haben. Er hätte sich gefreut, seine Freunde und Kollegen so einträchtig versammelt zu sehen. Gestatten Sie nun aber meinem Neffen und mir, dass wir uns zur familiären Andacht zurückziehen. Die elblingsche Polyphagie wird sich durchsetzen. Ich erhebe mein Glas auf die Elefanten. Prosit! Ja, ja. Ah, Frau Amanita, man könnte ja auch aus Mäusen brillanten pressen. Gut, man bräuchte vielleicht 2 oder 3 pro Stein. Aber Eduard hatte doch bestimmt Lieblingstiere. Ich werde es überschlafen. Wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen würden. Bedienung? Eine Runde Kümmerling. Meine Tante und ich, wir waren die beiden einzigen Angehörigen bei diesem Begräbnis. Amanita und Ramsel. Amanita. Ramsel. Abgesehen davon, dass fast alle nach 68 Geborenen therapieheischende Namen trugen, hatten wir beide das ganz Große losgezogen. Mein Opa Karl war eindeutig schuld daran. Biologe. Mit seiner ersten Frau Clara hat er meine Mutter gezeugt. Die hieß noch verschämt Viola, Stiefmütterchen, jetzt Selbstfindungs- und Beerdigungs-Junkie. Mein Vater, schlicht und einfach Bernd, war schlicht und einfach Tischlermeister. Großvater hat gegen diese Messallianz gewettert. Um den Sturm zu mildern, nannte mich Mutter Ramsel. Mein Name als Friedenspfeife. Dass ich dabei verheizt wurde, interessierte niemanden. Die bittere Ramsel ist einfach mal eine Unpflanze. Klein, dreckig blaue Blüten, Schleim und milchtreibende Wirkung. Vater hat sich später als Rächer ins Sägewerk abgesetzt, im Regenwald. Großvater ist nämlich Urwaldforscher und Vater will ihm nun die Wurzeln kappen. Oma Clara hat ihren Mann übrigens auf allen Exkursionen begleitet. Ich kenne sie nur aus Mutters Erzählungen. Auf irgendeiner Tour ist irgendein Virus in sie gekrochen. Weit und breit kein Arzt. Die Termiten haben die materielle Transformation vollendet. Wieder daheim hat Großvater seine Assistentin geheiratet, die übrigens bei Großmutters letzte Exkursion dabei war, 20 Jahre jünger. Tante Amanita ist das Kind der beiden, 3 Jahre älter als ich, Künstlerin. Mit ihrem Namen hätte sie es sogar noch weitaus schlimmer treffen können. Krause Glucke, Blasse Koralle oder Runzelschüppling wären ja auch möglich gewesen. Eduard Elbling hatte sie natürlich bei Großvater kennengelernt. 15 Jahre älter und forsch ausschreitend Richtung Nobelpreis. Allerdings scheinen Biologen eine recht geringe Lebenserwartung zu haben. Siehe Großmutter 1 und eben Elbling. Zwar habe ich selbst Biologie im Nebenfach belegt, doch eher unter Zwang. Großvater hatte offenbar vor der Heirat seiner Tochter 2 einen Deal ausgehandelt. Ich sollte ein naturwissenschaftliches Studium aufnehmen, Elbling musste das unterstützen, dafür bekam er Amanita. Inzwischen glaube ich, ich bin bei den Soziologen besser aufgehoben. Ich erinnere nur an Kleingruppenforschung und soziale Netzwerke. Und warum war sonst niemand aus der Familie gekommen? Mutter weit weg, ohne Telefon, Zeitung und Anschrift. Auf den Serpentinen zu sich. Außerdem hatte ich schon immer das Gefühl, dass sie auf Elbling scharf und deshalb nicht gut auf ihre Halbschwester zu sprechen war. Vater arbeitete weit weg an der Klimakatastrophe. Mehr als guten Tag, Prost und auf Wiedersehen hatten er und Elbling sich nie zu sagen gehabt. Großvater ließ sich gerade von Großmutter 2 im Rollstuhl durch das Kongo-Becken schieben. Und das war's dann auch von wegen Sippschaft. Nur der Tote, meine Tante und ich. Amanita hatte mich extra in Edinburgh angerufen, mir sogar das Ticket bezahlt. Und sie hatte mir auch gleich die Übernachtung bei sich angeboten, was ich zugegeben aufregend fand. Soll ich dich ins Haus tragen oder möchtest du lieber im Auto übernachten? Ich versuch's mit Laufen. Du bist lange nicht hier gewesen. Es hat sich viel verändert. Warst du eigentlich glücklich mit ihm? Wenn ich nicht gerade fresswütige kleine Monster jagen musste, hatte ich viel Zeit für eigene Arbeiten. Eduard saß ja meist in seinem Labor. In gewisser Hinsicht konnte man das schon als Glück begreifen. Ich weiß nicht einmal, was genau du machst. Kinetische Objekte im weitesten Sinne. Sagen dir Fischli und Weiß etwas? Egal. Eduard hat mich immerhin auf eine exzellente Idee gebracht. Animale Mobiles. Das klingt nach Formel 1 mit Ratten als Piloten. Beinahe. Es handelt sich um Installationen, die durch Tiere in Bewegung gesetzt werden. Ich bin zwar noch ganz am Anfang, aber die ersten Versuche stimmen durchaus hoffnungsvoll. Und dieser Plätz? Was läuft eigentlich mit dem? Ich arbeite halbtags als Kunsttherapeutin in seiner Klinik. Alcuin ist Psychiater. Noch ein Nach-68er. Wie meinst du das? Ah, nur so, der Name. Er und Eduard haben sich gleich hervorragend verstanden. Wissenschaftlich gesehen. Sag mal, Eduard hat dir doch öfter geschrieben. Hat er etwas über seine Experimente erzählt? Er hat mir nur regelmäßig seine neuesten Publikationen geschickt. Verfeinert durch handschriftliche Laudationen auf die Naturwissenschaften. Lebensmüde klang das eigentlich nie. Sein Leben waren die Mäuse. Er sollte dir wirklich nichts über seine Versuche geschrieben haben? Hast du mir deshalb das Ticket bezahlt, um mich danach zu fragen? Ich wollte dich einfach in diesen Stunden um mich haben. Immerhin hattest du von der ganzen Familie den engsten Kontakt zu Eduard. Abgesehen von Opa. Unsere vermeintliche Nähe resultierte doch nur aus den monatlichen Überweisungen. Sowas schafft Verpflichtungen. Ich werde dich übrigens von diesen Verpflichtungen entlasten müssen. Damit hatte ich gerechnet. Siehst du? Wir verstehen uns ausgezeichnet. Ich habe dir das Gästezimmer vorbereitet. Ah, der Flug war zu kurz für einen Jetlag. Ich brauche noch 2-4 Drinks. Schau in den Kühlschrank. Fühl dich überhaupt wie zu Hause. Und dann schlaf gut. Sie ging nach oben. Ich hörte, wie sie Badewasser einließ. Eine halbe Stunde später schloss sie die Schlafzimmertür. Hatte ich anderes erwartet. Der Whisky war zumindest gut. 15 Jahre alter Malt. In diesem Punkt heben sich Naturwissenschaftler fundamental von Geisteswissenschaftlern ab. Letztere tranken alles, worauf nur eine Prozentangabe stand. Bei ersteren wünschte man sich einen Smoking, sobald man nur die Hausbar öffnete. Vielleicht sollte ich doch wieder zur Naturwissenschaft wechseln. Ich musste ja nicht sofort entscheiden. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, die Auswirkungen dieses Begräbnisses auf mein weiteres Leben würden nicht nur finanzieller Natur sein. Jetzt war ich erst einmal allein, mit einer langen Nacht vor mir. Der Raum, in dem ich mich befand, war teuer eingerichtet, gleichwohl geschmackvoll und keineswegs protzig. Trotzdem, so etwas wie zwei Welten prallten aufeinander. An den Wänden hingen alte Stiche von diversen Nagetieren, zumeist handkoloriert. Auf Podesten wiederum standen merkwürdige Konstrukte aus Holz, Metall und Draht. Ich musste nur durchs Zimmer laufen, schon gerieten sie in Bewegung und erzeugten die verschiedensten Klänge. Ein Einbrecher hätte kaum Chancen, unentdeckt zu bleiben. Im Bücherschrank wechselten Reihen zoologischer Fachliteratur mit Reihen von Katalogen. Schau dir die Bücherschränke an und du weißt, wer in einer Familie das Sagen hat. Hier schien ein Patt geherrscht zu haben. Die Doppelreihe Psychologie war Versuch gegenseitiger Annäherung. Nur ein Buch durfte dominieren. Es lag auf dem Sekretär, Ledereinband mit Goldschrift, 588 Seiten stark. Das Trauma der Hausmaus. Eduard Elblings Vermächtnis. Mir hatte er lediglich die broschierte Volksausgabe geschickt. Für dieses Exemplar würden die Antiquare das Zehnfache zahlen. Die Schublade des Sekretärs stand halb offen. Ich zog sie auf. Füllfederhalter mit eingravierten Initialen, Lineale, Büroklammern, das gesamte Sammelsurium. Nur hinten lag etwas, das eigentlich nicht hineingehörte. Oder doch? Schiller hatte auch angemoderte Äpfel gebraucht, aber mein Onkel hatte gleich Schiller für immer zu schreiben aufgehört. Wohin also mit dem Mäusekadaver? Ich könnte ihn ins Buch pressen, wie bittere Ramsel ins Herbarium. Die Maus in Alkohol einzulegen, war mir der Whisky zu schade. Elbling? Bitte wer? Na, bei Elbling, Herr Plötz. Ja, und wer sind Sie? Keine Sorge, nur der Neffe. Meine Tante schläft bereits. Und Onkel Eduard hat wohl sämtliche Kontakte abgebrochen. Ich rufe besser später nochmals an. Nein, nein, warten Sie. Meine Tante hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Sie sind ja sozusagen engster Vertrauter der Familie. So, wahrscheinlich lässt sich das einrichten. Wie geht es, Frau Elbling? Prächtig. Naja, den Umständen entsprechend, das Begräbnis hat sie wohl mitgenommen. Sagen Sie bitte, Frau Elbling, dass ich vorbeikommen werde. Ja, natürlich. Wenn ich noch etwas fragen dürfte. Hatte ich gerade mit einem Mörder gesprochen? In weißen Shorts ist er mit Amanita über den Tennisplatz gehechelt und hat doch gleichzeitig Eduard Elbling umgebracht. Letale Telekinese beherrschen doch eigentlich nur die Voodoo-Priester. Aber bei 007 hatte ich gesehen, dass das auch bloß Verarschung ist. Andererseits hatte ich gelesen, dass manchmal Zwerge solche Arbeiten übernahmen. Auftragskiller von knapp einem Meter Größe, viel kleiner als Pygmäen, aber gefährlicher als jedes Gardemaß. Eduards Leiche war unberührt, hatte der Kommissar gesagt. Sollte ihn allein der Anblick eines Zwerges dazu gebracht haben, sich aufzuknüpfen? Als Forscher an der Nahtstelle von Zoologie und Psychologie war er sicher stärkerem Tobak gewohnt. Der Schlüssel zum Geheimnis musste im Labor liegen. Dessen Eingang war nicht zu verfehlen. Ein Verkehrsschild hing an der Tür, rot umrahmtes Dreieck. Nur in der Mitte anstelle Kuh oder Traktor lümmelte eine Maus mit Nagezähnen Größe XXL auf der Couch. Unter Umständen könnte man das spaßig finden. Ich hatte wohl so etwas wie eine psychosoziale Beratungsstelle für verhaltensauffällige Kleinsäuger erwartet. Zugegeben, auch in mir wucherten die Klischees wie Symbionten. Doch Elblings Reich mutete eher an wie ein Ersatzteillager. Nur dass die Regale mit engmaschigen Drahtkäfigen vollgestellt waren. Mit unzähligen Käfigen. Und wie im Ersatzteillager hingen an den Regalreihen Schilder mit Typenbezeichnungen. Mir unbekannten Typen. Der Boden war gefliest, die Wände schallisoliert. Zentral ein großer Schreibtisch mit Chefsessel. Nirgends eine noch so kleine Couch, nirgends ein Schild, das vor der ungesetzlichen Einnahme von Pellets und deren gesundheitlichen Folgen warnte. An der Decke die alten Heizungsrohre, schwülwarme Luft. Glühlampen tauchten alles in angenehmes Dämmerlicht. Nur der Geruch, die Ausdünstungen unzähliger Mäuseleiber und ihre Exkremente warfen sich auf mich, dass ich für einen Moment an die Schulspeisung in der Grundschule erinnert wurde. Aber sonst, abgesehen vom Odeur, war der Raum optisch und akustisch clean. Auf dem Schreibtisch sah es aus, als hätte Onkel Eduard nur kurz seine Arbeit unterbrochen, um sich Kaffee zu brühen. Unzählige Blätter mit Diagrammen, jedes Mal eine anfangs allmählich, dann immer rasanter ansteigende Exponentialkurve mit Namen Nahrungsaufnahme. Dazu eine fast lineare Funktion Gewicht. Deren Anstieg war anfangs größer, doch irgendwann holte die Exponentialkurve auf und kurz nach dem Schnittpunkt endeten beide abrupt. Auf der Y-Achse war an dieser Stelle ein Kreuz eingezeichnet. Die X-Achse zeigte die Zeit. Der Schnittpunkt lag immer zwischen 2 und 3 Stunden. Die Diagramme trugen allesamt Namen, die man auf der Straße kaum noch hörte. Anton, Klaus, Harald, Sonja, Brigitte. Mein Onkel hatte sich hierbei bewusst konservativ gezeigt. Vielleicht wollte er auch sich von Großvater emanzipieren. Als einer, der nur zu gut weiß, welche Auswirkungen ein Name auf die gesamte Lebensqualität haben kann, hätte ich Elbling selig dafür am liebsten umarmt. Andererseits, auch diese Namen hatten mitnichten für langes Leben gebürgt. Im Schubfach Zettel mit unverständlichen Formeln, mir unverständlich, was allerdings kein Wunder war, hatte mein Verstand doch in der Schule schon bei der Differentialrechnung dankend abgewunken. Dann war da noch eine Rechnung über 240 Kilogramm Käse. Kreatzer. Dagegen nahm sich die Summe, die mir mein Onkel monatlich überwiesen hatte, wie eine Entschuldigungsfloskel aus. Wäre ich als 8 Mäuse geboren worden und nicht als ein Mensch, wäre ich ihm weit teurer gekommen. Wenn allerdings solche Rechnungen öfter eingingen, litt Tante Amanitas Erbschaft tatsächlich unter Atrophie. Auf der Rechnung war der Wareneingangsstempel meines Onkels, von Montag, daneben ein rotes Fragezeichen. Und wo war der Käse dazu? Nirgends der kleinste Rest. Doch halt, im Kühlschrank hatte ich ein größeres Stück gesehen. Mehr als 10 Kilo konnten das jedoch nicht gewesen sein. Erst jetzt hörte ich das leise Piepsen. Der Ton führte mich zu Käfigen in der hintersten Ecke. Offenbar die Kinderstube. Mögen es 30 junge Mäuse gewesen sein oder 50. In diesem Gewusel verlor man den Überblick. Immer wieder schaute mich eines der Tiere fragend an. Aber eigentlich war ich es, der Fragen hatte. Hier saßen die vielleicht einzigen Zeugen des Todes meines Onkels. Egal ob nun Mord oder Suizid. Und nur weil ich nicht seine Bücher gelesen hatte, konnte ich mich nun nicht mit ihnen unterhalten. Ich bedauerte ernstlich meine Ignoranz. Und außerdem sahen diese Tiere nicht aus, als hätten sie erst unlängst 240 minus 10 Kilo Grejerzer verschlungen. Wer dann? Und wieso waren alle anderen Käfige leer? Wo waren die Mäuse, die zu dem übermächtigen Geruchsmantel gehörten? Nachdenklich stieg ich die Kellertreppe hinauf. Seitdem ich in Edinburgh studierte, hatte ich Scotch als Gedankenmultiplikator schätzen gelernt. Das Trinken klappte auch hier recht gut, das Nachdenken weniger. Ich hatte jedoch Zeit. Mein Blick fiel auf die Maus, welche ich wegen des Anrufs hatte auf dem Sekretär liegen lassen. Kein schöner Anblick. Da drin rangelten sich ja schon Larven der Familien Gastrophilidae und Muscididae, kurz gesagt Maden, um die letzten Fleischfasern. Was also macht man mit einem womit auch immer gefüllten Mäusefell? Im Zoo werden Mäuse nur lebend verfüttert. In der Abdeckerei würde man mitleidig grinsen. Sie zu grillen war zumindest hierzulande unüblich. Bei mir zu Hause wäre sie einfach im Mülleimer gelandet. Ich würde Amanita die traurige Erinnerung ersparen und dieses Überbleibsel mit Namen Georg oder Susanne ebenso verschwinden lassen. Da hatte jemand vor mir die gleiche Idee gehabt. 2 Mülltonnen randvoll mit Mäuse- und Käseresten. Die Papiertonne daneben, oben eine Lage Zeitungen, darunter Mäuse. Die gelbe Tonne, Margarine, Packungen und Plastiktüten, darunter Mäuse. Ich stand vor den Zeugnissen eines Genozids. Und ich begann zu ahnen, wie sehr Amanita diese Wesen gehasst haben musste. Alles in allem Anlass für einen tiefen Trauertrunk. Irgendetwas stimmte da trotzdem nicht. Wann waren die Tiere gestorben? Dass die Nachbarn von der Entsorgung nichts gemerkt hatten, war verständlich. Die Mülltonnen standen direkt am Hauseingang und waren durch eine Hecke verborgen. Wen konnte ich also fragen? Amanita schlief. Von Alcuin Plötz kannte ich nicht einmal die Telefonnummer. Blieb nur einer übrig. Und richtig, im Papierkorb lag seine Visitenkarte, darauf handschriftlich der Privatanschluss. Sage niemand etwas gegen den Highlander in meinem Glas. Wieland? Der Wieland Wieland? Der Wieland Wieland. Wie viele Tote? Einer. Sie erinnern sich an das Begräbnis heute? Eduard Elbling, jawohl. Hier ist der Neffe. Ach ja, der mit dem komischen Namen. Wollen Sie den wirklich nicht mal ändern lassen? Ich hätte ein paar Fragen. Normalerweise frage ich, aber gut. Der Fall ist ohnehin abgeschlossen. Das heißt? Eindeutig Selbsttötung. Wer hat meinen Onkel eigentlich entdeckt? Seine Frau. Würden Sie ihr bitte Grüße ausrichten? Wann war das? Montag gegen 21 Uhr. 10 Minuten später war ich selbst vor Ort. Nirgends Einbruchspuren. Die Nachbarn haben zwischen 14 und 19 Uhr niemanden kommen oder gehen sehen. Überhaupt waren den ganzen Tag nur ihre Tante und dieser Plötz im Haus. Für den Zeitpunkt des Todes haben beide erstklassige Alibis. Plus minus mehrere Stunden. Wie ist mein Onkel gestorben? Möchten Sie nicht bei uns anfangen? Ich werde es mir überlegen. Im Keller stand eine Leiter. Offenbar ist er da hinauf, hat den Strick um das Heizungsrohr gelegt und sich der Schwerkraft empfohlen. Wo waren die Mäuse? Welche Mäuse? Die Versuchstiere meines Onkels. Ich habe keine gesehen. Übrigens arbeite ich bei der Mordkommission und nicht im Tierheim. Gute Nacht. Anscheinend wollte heute einfach niemand mit mir sprechen. Das passierte mir sonst regelmäßig. Auf Partys. Irgendwie hatte ich auch hier das Gefühl, es ging immer nur um Amanita, nie um mich. Eigentlich der rechte Zeitpunkt für eine kleine, ach, wie bin ich, einsam und allein Depression. Doch der rettende Engel nahte bereits. Du hast telefoniert? Ich wollte dich nicht stören. Irgendwie finde ich keine Ruhe. Kennst du das auch? Wenn die Gedanken plötzlich ihre eigenen Schleifen drehen? Und ob. Meine schlagen mir dauernd auf den Hinterkopf und sagen, such dir schon mal einen Nebenjob. Deshalb habe ich angerufen. Mit Erfolg? Wie man's nimmt. Ich soll dich übrigens grüßen. Von wem? Dreimal darfst du raten. Na gut, vielleicht nicht der beste Zeitpunkt dafür. Alcuin Plötz. Er meinte, ich würde ihn wahrscheinlich kennenlernen. Hat er das wirklich gesagt? Ja. Da muss er Gründe dafür kennen. Ich habe mir deine Arbeiten angeschaut. Filigran. Ich denke an größere Objekte. Bislang hatte ich keinen Platz dafür. Was genau hat es mit den animalen Mobiles auf sich? Ich hatte vor, mit Mäusen zu arbeiten. Aber Eduard beanspruchte sie für sich allein. Na, jetzt sind sie unbrauchbar geworden. Du warst an der Mülltonne. Ich habe eine tote Maus gefunden und weggeworfen. Hier gab es nur eine tote Maus im Sekretär. Die war doch hoffentlich kein zukünftiger Brillant. Ich hole sie wieder. Lass sie, wo sie ist. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Verstehe ich nicht. Etwas anderes übrigens genauso wenig. Du bist 19 Uhr heimgekommen und hast 21 Uhr Onkel Eduard entdeckt. Was war in der Zwischenzeit? Du solltest bei der Kripo anfangen. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Wenn das noch einer sagt, mache ich es wirklich. Vielleicht erst mal als Teilzeitjob. Eduard hat oft die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich wollte ihm um 9 Uhr eine Kleinigkeit zu essen bringen. Da passt er längst nichts mehr durch seine Speiseröhre. Schon seit 4 Stunden nicht. Wieso ist das Laborschal isoliert? Weißt du, wie Todesschreie von Mäusen klingen? Ich wollte es nicht mehr hören. Nie mehr. Und sie hatte auch keine Todesschreie gehört. Weder von den Mäusen noch von ihrem Mann. Denn als die alle miteinander das Zeitliche segneten, zeigte sie Bein auf dem Tennisplatz. Sie hatte ihr Gesellenstück geliefert. Und das gleich in der makabersten Version. Jetzt wollte ich völlige Gewissheit. Möchtest du einen Whisky? Ich habe noch. Der hier ist besser. Bitte. Und du? Ich vertrage das nicht. Dann auf die Montags-Vollversion des Animalen Mobilis. Diese Sorte schmeckte anders als alle, die ich bislang probiert hatte. Naturforscher, ich sagte es bereits. Ein Toast auf deren exorbitanten Geschmack. Du hast es also herausgefunden. Zugegeben genial. Ein Damoklesschwert. Hast du Poe gelesen? Grube und Pendel? Es hat mich inspiriert. Du hast es perfektioniert. Ich habe die Rechnung über den Käse gefunden. Onkel Eduard wusste damit nichts anzufangen. Er hat es dann doch schnell begriffen. Wie lange musste er warten? Auf den Diagrammen waren es immer 2 bis 3 Stunden. Er wusste, was passiert. Warum hat er sich nicht befreit? Anfangs stand er doch noch fest. Alcuin ist Psychiater. Eine Zwangsjacke hinterlässt keine Spuren, aber um dich zu beruhigen, wir haben Eduard zuvor etwas Sedativum gegeben. Für ihn ist es wie ein Film abgelaufen. Mit ihm selbst als Hauptdarsteller. Titel: Die Elblingsche Polyphagie. Ziel seines Lebens im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat das Beruhigungsmittel einfach so geschluckt? Schon eine Weile zuvor. Mit einem guten Whisky kann man jedem alles schmackhaft machen. Er hat die Versuchsergebnisse übrigens auch auf den menschlichen Organismus hochgerechnet. 6 bis 8 Stunden soll es dauern. Aber das ist bislang hypothetisch. Bist du eigentlich stolz auf das, was du getan hast? Stolz hin oder her. Du selbst hast es genial genannt. So weit gehe ich nicht. Ich habe nur seine Forschungsergebnisse in der Praxis angewandt. Es war bloß zur Hälfte mein Werk, verstehst du? Immer hat er über allem gestanden. Und am Ende stand er auf dem Käseberg mit Zwangsjacke und Strick um den Hals, im Wissen, dass in spätestens 3 Stunden der Untergrund so ausgehöhlt ist, dass der einfach zusammenrutscht. Er stand dort oben und er hat sogar ein wenig gelächelt. Nur Alcuins Anwesenheit störte ihn. Immer diese dumme Eifersucht bei euch Männern. Kurz vor 14 Uhr haben wir die Käfige geöffnet, dann das Haus verlassen. Ich hätte die Schreie der Mäuse nicht ausgehalten. Das bleibt natürlich unter uns. Plötzlich spürte ich, wie in mir ein so nie erlebtes Hungergefühl vom Magen aufwärts kroch. Ich hatte in Schottland vielleicht doch zu sehr am Essen gespart. Und jetzt dieses Wissen. Mein Magen antwortete darauf mit außergewöhnlichem Hunger. Ich hatte es herausgefunden, nicht dieser Kommissar. Ich hatte das perfekte Verbrechen aufgelöst. Jetzt gehörte Amanita mir. Nur im Augenblick war anderes wichtig. Hättest du vielleicht eine Kleinigkeit zu essen? Ein belegtes Brot? Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Zufälligerweise habe ich noch Käse da. Grejetzer. Bring am besten gleich alles. Ohne Brot. Grejetzer hatte ich noch nie gegessen. Eigentlich hatte ich den trotz seines Preises immer für so eine Art besseres Mäusefutter gehalten. Wider Erwarten schmeckte er ziemlich gut. Doch irgendwie war er nicht geeignet, meinen Hunger zu stillen. Ich merkte, dass meine Gedanken langsamer kreisten, aber das störte mich nicht sonderlich. Allerdings blieb da ein Punkt, wenn ich es herausgefunden habe, der unserer gemeinsamen Zukunft gefährlich werden könnte. Könnte dann nicht auch ein anderer? Du wirst doch keinem etwas verraten? Nein, das wirst du nicht. Niemals. Ich werde dich immer vor allem und jedem beschützen. Ja, sicher. Eduard hatte übrigens ein Motiv für seinen Selbstmord. Was meinst du, ist das? Eine Pille. Das ist der wirkliche Auslöser der Elblingschen Polyphagie. Du weißt ja nun, was man damit anstellen kann. Eduard war ein Hochstapler. Das war wirklich eine Eröffnung. Sie hielt also die Trumpfkarte für Notfälle zurück. Jetzt war auch ich endgültig überzeugt und richtig stolz auf meine Amanita. Musst du das reden? Ich muss es tun. Inzwischen hatte es an der Haustür geklingelt. Der Mann, der hereinkam, stellte sich als Alcuin Plötz vor. sehr sympathischer Typ. Und er hatte etwas mitgebracht, das ihn noch viel sympathischer machte. Na, wie fühlen wir uns? Wie fühlen wir uns? Danke, gut. Ich weiß jetzt alles. Trinke vorzüglichen Whisky, verfüge über ausgezeichneten Appetit. Wunderbar, wunderbar. Ganz ausgezeichnet. Apropos, ich habe doch neuerdings immer ein großes Gouda-Rad im Auto. Kann ich Ihnen das vielleicht anbieten? Ich weiß nicht, ob ich annehmen darf. Doch, ich darf. Danke. Alkohol, bitte nicht in meinem Haus. Ja, und dann dachte ich mir, wir machen einen kleinen Ausflug mit dem Bar. Warum nicht? Gibt es hier irgendwo ein nettes Restaurant? Ich habe eine bessere Idee. Wir fahren zum großen Hotel. Zu dieser Zeit ist Valenz geschlossen, aber draußen steht immer etwas herum. Obst und Gemüse sind ausgesprochen gesund. Davon kann man doch nie genug bekommen. Kommen Sie. Sie haben mich an der großen Markthalle abgesetzt. Sie sind wieder losgefahren. Vielleicht sind Sie mir eine Flasche Whisky besorgen. Bleiben. Und ich habe ja noch ein halbes Gouda-Rad. Und hier steht tatsächlich ein Container mit Gemüse. Die Tomaten sehen zwar nicht besonders frisch aus, aber mitunter darf man nicht wählerisch sein. Das Fressverhalten der Mäuse. Kriminalhörspiel von Christian Hussel nach einer Erzählung von Martin Ebertz. Musik: Christian Ameis und Frank Meerfort. Amanita Elbling, Frau des verstorbenen Eduard Elbling, Katrin Angerer. Ramsel, ihr Neffe, Matthias Matschke. Alkuin Plötz, Psychiater, Alexander Bayer. Wieland Wieland, Kriminalkommissar, Dieter Montag. Seidel, Großwildforscher, Michael Kind. Professor Udo Kruschwald. Ton, Peter Kainz. Regieassistenz, Frank Meerfort. Regie, Wolfgang Rindfleisch. Produktion, Deutschlandradio Berlin, 2004.